Seit 2020 gibt es den europäischen Green Deal, zu dem auch eine europäische Biodiversitätsstrategie zählt. Darin hat die EU bereits, deutlich vor dem Montrealer Gipfel, beschlossen, bis zum Jahr 2030 mindestens 30% ihrer Landfläche, bisher 26%, und 30% ihrer Meere, bisher 11%, zu schützen. Ebenfalls geplant ist, bis 2030 3 Milliarden Bäume zu pflanzen, den Flächenverbrauch zu reduzieren, den Zustand der Meere zu verbessern, mindestens 25.000 Kilometer an Flüssen zu renaturieren und Städte zu begrünen. Auch soll sich der Einsatz chemischer Pflanzenschutzmittel bis dahin um die Hälfte vermindern. 25% der landwirtschaftlichen Flächen sollen ökologisch-biologisch bewirtschaftet und häufiger agrarökologische Verfahren angewendet werden. Das klingt alles sehr gut und ginge noch deutlich über die Ziele von Montreal hinaus. Allerdings hat die EU-Kommission als Reaktion auf den Ukraine-Krieg beschlossen, einen Teil der schon geplanten Agrarvorschriften zum Schutz der Umwelt und Biodiversität zu lockern. Etwa, dass Bauern nicht Jahr für Jahr dieselben Ackerpflanzen anbauen sollen, um die Böden zu schonen. Auch, dass eigentlich 4% der Ackerfläche für Brachflächen und Blühstreifen freigehalten werden. Das alles ist ausgesetzt. Einstweilen für die Vegetationsperiode 2023, um den Ausfall des ukrainischen Getreides für die EU und andere Länder zu kompensieren. Diese Maßnahme gegen den Hunger darf allenfalls vorübergehend Anwendung finden, weil es im Kampf gegen den Biodiversitätsverlust keine Zeit mehr zu verlieren gibt.